das Geld. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Emile Zola. Aus dem Französischen von Wolfgang Günther. Bearbeitung Christiane Ohaus. Erster Teil. Elf Uhr schlug es an der Börse, als Saccard im Restaurant Champeau den weißgoldenen Saal betrat. Garçon! Monsieur. Ist Monsieur Huret schon da gewesen? Nein, Monsieur, noch nicht. Nicht zu spät. Die hohen Fenster gaben den Blick auf den Platz frei, der heiter im hellen Licht der ersten Maitage lag. Die Sonne überflutete das Gebäude der Börse mit seinem Säulengang, seinen beiden Statuen, seiner breiten Freitreppe, oberhalb derer noch nichts weiter zu sehen war als eine Armee wohlgeordneter Stühle. Guten Tag, Monsieur Mazot. Guten Tag. Mazot hatte mit nur 32 Jahren das Maklerbüro seines Onkels geerbt. Er schien sich gerade ganz einem beleibten Herrn mit rotem Gesicht zu widmen. Guten Tag, Monsieur Amadieu. Dem berühmten Amadieu, den die Börse seit seinem großartigen Coup mit den Celsi-Gruben verehrte, einer irrsinnigen Spekulation, für die man ihn früher eingesperrt hätte. Keine Reaktion. Na, wartet. Ein Wort von Rougon. Woher zum Teufel nehmen Sie es, dass das Kaiserreich krank ist? An einem anderen Tisch drei gut bekannte Spekulanten. Wurde nicht im Januar die 300 Millionen Anleihe um mehr als das 15-fache überzeichnet? Pillerot, der typische Hosier, immer auf Sieg eingestellt. Passen Sie mal auf, wir sprechen uns 67 wieder, in drei Jahren, wenn die Weltausstellung eröffnet wird. Ja, ja, die Marktlage scheint stabil, aber warten Sie nur das Ende ab. Moser, leberkrank, in ständiger Angst vor einem Zusammenbruch. Was meinen Sie, geschätzter Freund? Und Salmon, der nie sprach. Keiner wusste, worauf er spekulierte, nicht einmal, ob er spekulierte. Guten Tag, die Herren, wie geht's? Ach, na ja, sehr gut. Muss ja. Lassen Sie uns in Frieden, die Dinge stehen gut. Ich sage, die Dinge stehen schlecht. In Paris hat man zu viel abgerissen und zu viel wieder aufgebaut. Das hat die Ersparnisse aufgebraucht. Ein Wort von Rougon und ich setze diesem feigen Paris meinen Fuß in den Nacken. Und was die mächtigen Kreditinstitute betrifft, die Ihnen so blühend vorkommen, so warten Sie ab, bis eines von Ihnen zusammenkracht. Dann werden Sie sehen, wie alle anderen hinterherbrüchen. Ganz zu schweigen von dieser internationalen Arbeiterassoziation. Sollte dieses Kaiserreich, das ihn hervorgebracht hatte, pleite gehen wie er und plötzlich vom höchsten Glück ins tiefste Elend stürzen? Garçon! Monsieur Wünschen. Sind Sie sicher, dass Monsieur Huret nicht vor mir gekommen und wieder gegangen ist? Ganz sicher. Bringen Sie mir Ihren einfachen Bordeaux. Ja. War es möglich, dass sein Bruder Rougon, der allmächtige Minister, der alles vermochte, ihn so im Stich ließ? Oder warum sonst ließ sein Laufbursche Huret diese gehorsame Kreatur des großen Mannes so lange auf sich warten? Guten Tag, Monsieur Saccard. Wie geht's? Ausgerechnet der. Der schöne Sabatani, einer dieser obskuren Frauenlieblinge, den er schon als Strohmann bei einem Bankkrach am Werk gesehen hatte. Nur Leute wie dieser Sabatani grüßten ihn noch. Ja, guten Tag. Bestens. Warum ich? So weit war es mit ihm gekommen nach dem letzten Zusammenbruch, der ihn im Oktober wieder einmal gezwungen hatte, seine Geschäfte zu liquidieren, sein Haus am Parc Monceau zu verkaufen und eine Mietwohnung zu beziehen. Bin ich zu leidenschaftlich für die große Schlacht des Geldes? Ich muss kaltblütiger werden. Im Palais d'Orviedo in der Rue Saint-Lazare hatte ihm die Fürstin d'Orviedo für eine lächerliche Miete von 10.000 Francs die fürstlich eingerichteten, prachtvollen Räume im Erdgeschoss und ersten Stockwerk überlassen. Trotz seines völligen Bankrotts schleppte Saccard einen Tross von Dienstboten hinter sich her und belegte die Pferdeställe und Remisen mit Beschlag. Er war der Mann, der, obwohl er keine 500 Francs bares Geld in seiner Kasse hatte, auf großem Fuße lebte, als hätte er 300.000 Francs im Jahr. Die Fürstin d'Orviedo dagegen lebte seit dem Tod ihres Mannes, eines jener modernen, adligen Banditen der Börse, nur noch für die großen Werke der Barmherzigkeit. Sie betrachtete sich als Bankier, bei dem die Armen 300 Millionen hinterlegt hatten, damit sie zu ihrem Besten verwendet wurden. Bei ihrem Lieblingsprojekt, dem Werk der Arbeit, einer Erziehungsanstalt für Straßenkinder, hatte sie Saccard als einen geschickten Geschäftspartner kennen und schätzen gelernt. Haben Sie gehört? Was? Haben Sie gehört? Was? Im Restaurant Champeau stieg jetzt die Erregung. Alle Augenblicke gingen die Türen auf und andere Kommissionäre kamen herein. Laute Worte flogen zwischen den Tischen hin und her. Eine richtige Spekulationswut kam auf, je mehr die Zeit vorrückte. Draußen füllte sich auch der Platz nach und nach, während sich auf den sonnenbestrahlten Stufen der Börse schon einzelne schwarze Flecken zeigten. Die Männer der Börse. Schon 12? Sie wissen doch, die Engländer wollen die Arbeiten am Suezkanal verhindern. Das könnte leicht Krieg bedeuten. Das ist ja unglaublich. England soll ein Ultimatum gestellt haben? Haben Sie gehört? Haben Sie gehört? Was? Amadieu verkauft seine Suez. England hat ein Ultimatum gestellt. Einstellung der Arbeiten am Suezkanal. Das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg. Krieg? Haben Sie gehört? Was? Krieg? Haben Sie gehört? Krieg? So, Krieg. Verkauft Suezaktien. Verkaufen Sie Ihre Suezaktien? Verkaufen Sie? Sie verkaufen doch, Salmon. Nicht wahr? Oder? Ich kaufe alles, was kommt. Verkaufen Sie Suezaktien. Nun, was halten Sie vom Suez, Monsieur Amadieu? Suez ist sehr gut. Guten Tag, die Herren. Auf Wiedersehen, Monsieur Saccard. Wenn Rougon mich abweist, werdet ihr mich alle kennenlernen, ihr Gauner. Dann werde ich den großen Coup wagen. Mein Riesengeschäft. Revanche gegen Gündermann. Verkaufen Sie Ihre Suezaktien? Verkaufen Sie? Ich bitte sehr um Entschuldigung, mein Lieber. Ich konnte wirklich nicht eher kommen. Nun, also, ich bin bei dem großen Mann gewesen. Ja, bei ihm zu Hause. Heute früh. Oh, Minister Rougon meint es sehr gut. Sehr gut mit Ihnen. Na und? Ja, mein Lieber, die Sache ist die. Ihr Bruder will für Sie gern alles tun, was er kann. Er wird für Sie eine sehr hübsche Stellung finden. Ja, zum Beispiel den Gouverneursposten in einer unserer Kolonien. Da wären Sie ein richtiger kleiner Fürst. Das soll wohl ein Scherz sein. Warum nicht gleich in die Verbannung? Aber man will doch bloß Ihr Bestes. Lassen Sie uns nur machen. Mich ausschalten lassen? Er soll sich bloß hüten. Vorhin war hier die Rede davon, dass das Kaiserreich bald keinen Fehler mehr ausgelassen hat. Ihr werdet noch so viele Dummheiten anstellen, dass sich ganz Frankreich erhebt, um euch rauszuschmeißen. Aber erlauben Sie mal. Minister Rougon ist ein ehrenwerter Mann. Es gibt keine Gefahr, solange er dabei ist. Sie verkennen ihn. Ja oder nein? Will er mich hier in Paris unterstützen? In Paris? Niemals. Garçon, zahlen. Gündermann ist gekommen. Was hat das zu bedeuten? Will Gündermann etwa auch verkaufen? Ach was, Gündermann geht nie zur Börse. Der wahre König der Börse ist Gündermann. Guten Tag, verehrter Monsieur Gündermann. Guten Tag, Monsieur Gündermann. Monsieur Gündermann, wie ist das Wertebefinden, Monsieur Gündermann? Und die Familie? Nehmen Sie doch Platz. Nehmen Sie doch Platz, Monsieur Gündermann. Wie immer, Monsieur Gündermann. Wie immer, Monsieur Gündermann. Monsieur Gündermann, ich eile. Sofort. Sofort, Monsieur Gündermann. Gündermann, der Bankkönig, der Herr der Börse und der Welt, war ein Mann von 60 Jahren. Nur hin und wieder zeigte er sich im Restaurant Champeau, um sich nichts weiter als ein Glas Vichy-Wasser auf einem Teller servieren zu lassen. Sofort war das ganze Personal in Aufruhr und alle anwesenden Gäste lagen vor ihm auf dem Bauch. Alle sahen ihm ehrfürchtig zu, wie er mit zitternder Hand das Glas Wasser an die farblosen Lippen führte. Es war 12:30. Erbittert über diesen triumphalen Auftritt wollte Saccard gehen. Sagen Sie mal, mein bester Saccard, ist das wahr? Sie ziehen sich von den Geschäften zurück? Glauben Sie mir, Sie tun gut daran. Es ist besser so. Ich gründe eine Kreditbank mit einem Stammkapital von 25 Millionen. Ich gedenke, Sie bald zu besuchen. Monsieur Gündermann? Er war selber überrascht über diesen Satz. Haben Sie gehört? Als er hinausging, ließ er die hitzige Atmosphäre des Saals hinter sich, indem einer den anderen anrempelte, um den Beginn der Börse nicht zu versäumen. Die Stufen und die Vorhalle der Börse überschwemmte jetzt ein schwarzes Gewimmel von Gehröcken. Und von der Kulisse, die schon unter der Uhr ihre Arbeit aufgenommen hatte, stieg der Lärm von Angebot und Nachfrage, dieses Rauschen der Spekulationsflut, sieghaft über das Dröhnen der Stadt empor. Es schlug 1 Uhr, die Börse war eröffnet. Am Rande des Platzes, durch die fernen Stimmen betäubt, träumte Sakar vom Königtum des Goldes in diesem fiebernden Stadtviertel, in dessen Mitte wie ein mächtiges Herz von 1 bis 3 die Börse schlägt. Seit seinem Ruin hatte er nicht mehr gewagt, sie wieder aufzusuchen. Er machte eine Runde durch den Säulengang, schlenderte im Schatten der Kastanienbäume, gab sich als unbeteiligter Spaziergänger, aber blickte empor, von dem wütenden Gedanken erfüllt, dass er das Gebäude belagerte, mit einem engen Ring umschloss, um hier eines Tages als Triumphator wieder einzuziehen. Monsieur Sarkar, machen Sie hier einen kleinen Spaziergang? Gegenüber der Rue de la Banque war er auf die kleine Börse der ausgeschiedenen Wertpapiere gestoßen. Nassfüßler wurden diese Spekulanten des Trödels mit spöttischer Verachtung genannt, die unter freiem Himmel im Schlamm der Regentage die Aktienkurse der liquidierten Gesellschaften notierten. Ein Haufen Juden, schmutzig gekleidet, lärmend wie gefräßige Raben. Ein wenig abseits ein dicker Mann, der zwischen seinen schmutzigen Fingern einen Rubin prüfend in die Sonne hielt. Bus! Oh, da fällt mir ein, dass ich zu Ihnen hinauf wollte. Es ist wegen eines russischen Briefes von einem Bankier aus Konstantinopel. Ich dachte, dass Ihr Bruder ihn mir übersetzen könnte. Geben Sie nur her. Die Übersetzung wird Ihnen heute Abend noch zugeschickt. Danke, danke. Es sind nur 10 Zeilen. Ich gehe selbst hinauf. Ihr Bruder kann es mir gleich vorlesen. Da sind Sie endlich, Méchant. Ich habe die Papiere aus Vendôme erhalten. Hier. Am Arm hatte die Frau eine uralte, ungeheuer große schwarze Ledertasche, von der sie sich nie trennte. An diesem Tag war sie zum Platzen voll mit den vom Kurszettel gestrichenen Papieren der bankrotten Gesellschaften. Bis gleich. Ich gehe schon mal vor. Sakar setzte seinen Gang zur Rue Notre-Dame-des-Victoires fort und bog hinter der Börse ab. Die Rückseite des Gebäudes war ein wenig wie die Kehrseite eines Theaters. Der Bühneneingang mit der anrüchigen, verhältnismäßig ruhigen Rue Notre-Dame-des-Victoires mit ihren Braustuben, Weinhandlungen und Schenken. Überall lungerten Männer herum, lagen wie Räuber auf der Lauer. Monsieur Sarkar, haben Sie nicht etwas für mich? Ich habe den Crédit Mobilier für immer verlassen und suche eine Stellung. Mir bleiben wohl nur die verkrachten Existenzen. Jean Trouve, ehemaliger Gymnasiallehrer, ein hübscher Bursche mit seinem schwarzen Bart, aber heruntergekommen. Er hatte sich 10 Jahre lang als Kommissionär an der Börse durchgeschlagen, bevor er sich in Verruf brachte. Eine Stellung? Ja. Ja, da lässt sich vielleicht etwas machen. Besuchen Sie mich mal. Sie wohnen jetzt in der Rue Saint-Lazare, nicht wahr? Ja, kommen Sie gleich morgen früh vorbei. Ist das nicht die Baronin Sandorf da, in dem dunklen Coupé? Die junge, feurige Baronin Sandorf war nach dem Tod ihres Vaters, eines Wüstenspekulanten, den nach seinem Ruin der Schlag getroffen hatte, die Gattin des ehrwürdigen österreichischen Botschaftsrats Baron Sandorf geworden, der 35 Jahre älter als sie war. Ja, das ist sie, die arme Kleine. Sie spekuliert auch, oder? Oh ja, ja, wie eine Irre. Lauert auf die Kurse, macht sich fieberhaft Notizen, erteilt Ordre. Sehen Sie, auf Massias hat sie gewartet. Sie ist verdammt aufreizend. Ich kann den alten Baron verstehen. Wissen Sie, mit wem sie sich neuerdings eingelassen hat, um ihre vielen Rechnungen bezahlen zu können? Mit Delcombre, dem Generalstaatsanwalt. Was? Dem großen Dürren, der so gelb wie steif ist? Na, die möchte ich mal zusammen sehen. Bonjour, Massias. Die Dame beißt immer noch an. Was sie bloß alle haben. Suez purzelt auf einmal. Man spricht von einem Krieg mit England. Wer mag das wohl erfunden haben? Und? Wie läuft's bei Ihnen, Massias? Sind Sie zufrieden? Zufrieden? Sie haben's ja selber mitgemacht. Jude muss man sein. Ist man es nicht, hat man eben kein Glück. Aber ich habe ja noch gute Beine und gebe die Hoffnung nie auf. Einen schönen Tag. Der russische Brief. Busch. Rechtsagentur, dass ich nicht lache. Entschuldigen Sie bitte, Monsieur Sigismond, wenn ich Sie bei Ihren Studien störe. Ich komme wegen einer Übersetzung. Ein Brief in russischer Sprache, nur 10 Zeilen. Er enthält die positive Antwort eines Bankiers aus Konstantinopel an Sie. Hiermit freue ich mich, Ihnen, sehr geehrter Monsieur Sakar, mit der... Wie komisch, wie klein die Börse von hier oben aussieht. Als könnte man sie alle mit einem Griff in die Hand nehmen. Und wann fegen Sie das alles mit einem Fußtritt weg? Wozu? Ihr richtet euch doch selbst zugrunde. Wir warten, bis alles kracht, bis die gegenwärtige Produktionsweise in letzter Konsequenz zu unerträglichem Elend geführt hat. Dann werden selbst die Bürger und die Bauern uns helfen. Sigismond hatte deutsche Universitäten besucht, sprach außer Französisch, seiner Muttersprache, Deutsch, Englisch und Russisch. 1849 hatte er in Köln Karl Marx kennengelernt und war Redakteur an seiner Neuen Rheinischen Zeitung geworden. Seitdem verkündete er voll glühenden Glaubens den Sozialismus. Seitdem sein Meister aus Deutschland verbannt in London lebte und schrieb, vegetierte Sigismond von Hustenanfällen gepeinigt und in seine Träume versponnen dahin und wäre verhungert, wenn ihn nicht sein Bruder, der ihn vergötterte, bei sich aufgenommen hätte. Da, sehen Sie dieses Gebäude? Sehen Sie es? Die Börse. Ja, natürlich sehe ich sie. Es wäre dumm, sie in die Luft zu sprengen, weil man sie woanders wieder aufbauen würde. Allein, ich sage Ihnen, dass sie von selber in die Luft fliegen wird, wenn der Staat sie enteignet hat. Wenn sie die einzige universale Bank der Nation geworden ist, dann dient sie vielleicht, wer kann es wissen, als öffentlicher Speicher für unsere großen Reichtümer, als Kornkammer, in der unsere Enkel... Aber, mein Kleiner, ach Gott, ich verlange, dass du sofort einen Arzt kommen lässt. Das ist so unvermöglich. Ach, du hast doch sicher wieder zu viel gesprochen. Ich danke Ihnen. Mein Arm war nicht mehr gut. Und lasse Sie lieber allein. Dieser nahe Sigismond hat recht. Von der Arbeit kann man nicht leben. Nur die Elenden und die Dummköpfe arbeiten, um die anderen zu mästen. Das Spiel ist das einzig Richtige. Die Spekulation, durch die man auf einen Schlag zu Wohlstand, zu Luxus, zum großen Leben, zum Leben überhaupt kommt. Ich werde meinem Bruder die Stirn bieten. Ich werde Frankreich nicht verlassen. Ich werde das Spiel mit dem größten Einsatz wagen. Wenn man bedenkt, dass es da unten Millionen gibt, die auf uns warten, und niemand hilft mir, sie zu gewinnen. Sehen Sie meine Skizze. Das Transportwesen dort im Orient ist völlig mangelhaft. Die wenigen Reedereien machen sich durch Konkurrenz kaputt. Man muss sie in einem Syndikat zusammenfassen. Sie in einer großen, mit einem Millionenkapital versehenen Gesellschaft vereinigen, die das ganze Mittelmeer ausbeuten und beherrschen könnte. Die allgemeine Gesellschaft der Vereinigten Dampfschifffahrtslinien. Ja. Das Morgen gehört den großen Kartellen. Und was soll dieses Aquarell hier? Das scheint ja das Ende der Welt. Das ist eine Schlucht im Karmel. Ich habe sie gemalt, während mein Bruder dort seine Untersuchungen angestellt hat. Hier gibt es ein beachtliches Schwefelsilberlager. Ein Silbererzvorkommen, dessen Abbau ungeheure Gewinne bringen würde. Die Silberbergwerksgesellschaft des Karmel. Im zweiten Stock des Palais d'Orviedo in der Rue Saint-Lazare gab es noch einen anderen Mieter, einen Monsieur Georges Amelin, Ingenieur, der hier mit seiner Schwester Caroline zusammenwohnte. Sakar kam häufig auf eine Stunde zu uns in den Salon hinauf, unser einziges großes Zimmer, das wir in einen Arbeitsraum umgewandelt hatten. 2 breite Fenster, die auf den Garten des angrenzenden Palais Bouvier hinausgingen, ließen helles Licht auf die an den Wänden mit Nägeln befestigten Pläne und Aquarelle fallen, die unseren Traum heraufbeschworen. Madame Caroline, wie man sie vertraulich nannte, war groß und kräftig und hatte einen freimütigen, sehr edlen Gang. Der viel kleinere Sakar blickte ihr mit verhaltener Begierde nach. Was ihn bei der ersten Begegnung vor allem beeindruckt hatte, war die Königskrone aus weißen Haaren, die über der Stirn dieser noch jungen, gerade 36-jährigen Frau so eigentümlich wirkten. Dieses weiße Vlies verlieh ihr den lächelnden Zauber einer Großmutter, aber mit der Frische und Kraft einer schönen Geliebten. Warten Sie ab, liebe Madame Caroline. Diese Schlucht im Karmel, die Sie da gezeichnet haben, wo es nur Steine und Mastiksträucher gibt, sobald das Silbererzvorkommen abgebaut wird, wächst dort zunächst ein Dorf, dann eine Stadt empor. Sie werden eine richtige Auferstehung erleben. Ja, Sie sollen sehen, wie die Felder urbar gemacht werden, wie Straßen und Kanäle entstehen, neue Städte, wie das Leben endlich zurückkehrt, wie in einen kranken Körper, dem man neues Blut zuführt. Ja, das Geld wird diese Wunder vollbringen. All das ist die Poesie der Ergebnisse, lieber Sakar. Und wir sind noch nicht einmal bei der Prosa des Anfangs. Aber obwohl ich mich diesen allzu hitzigen Einbildungen gegenüber ablehnend gab, ließ ich mich doch immer wieder von seiner Begeisterung hinreißen. Beim beschwörenden Klang dieser Stimme sah ich die vorausgesagte Zivilisation wirklich anbrechen. War es doch auch mein Wunschtraum, meine Sehnsucht, mein geliebter Orient von seinem Schmutz befreit, aus seiner Unwissenheit gerissen. Das Geld bewirkte diesen Fortschritt, indem es der Wissenschaft half. Schon einmal hatte ich in einer glücklicheren Zeit diesem Wunder beiwohnen können, als mein Bruder 1859 als ganz junger Ingenieur an den Vorarbeiten für den Suezkanal beteiligt gewesen war. Danach begleitete ich ihn nach Syrien, wo es um die Trasse einer befahrbaren Straße von Beirut nach Damaskus ging. In den 3 Jahren in Beirut entstanden seine Pläne und Ideen, dieses alte Land wieder zu erwecken. Und es drängte ihn zurück nach Frankreich, um dort Gesellschaften zu gründen und Kapital aufzutun. Doch in Paris schlug er sich seit 15 Monaten schon mit seinen Projekten herum, ohne jemanden überzeugen zu können. So waren wir im 2. Stock des Palais d'Orviedo gestrandet, die Ersparnisse bald erschöpft, und weiter vom Erfolg entfernt als damals, als wir die Gebirge und die Ebenen Asiens durchstreift hatten. Können Sie mir das erklären, warum ich nicht traurig sein kann? Dieses Gefühl hält bei mir einfach nicht an, was auch immer mir zustößt. Nach jeder Krise, die mich zu Boden wirft, kommt so etwas wie eine neue Jugend. Es ist doch komisch mit mir. Ach was, das Leben ist so. Du bist für Katastrophen wie geschaffen. Du bist die Liebe zum Leben. Was wohl geschehen würde, wenn ich... Sakar und die Geschwister beschlossen endgültig, ihr Vorhaben in Angriff zu nehmen. Man wollte damit beginnen, ein bescheidenes Kreditinstitut zu schaffen, um die ersten Geschäfte zu tätigen. Wenn dann der Erfolg kommt, können wir uns allmählich zum Herrn des Marktes aufschwingen und die Welt erobern. Was die entstehenden Bande noch enger knüpfte, war die natürliche Art, wie Madame Caroline ihm Ratschläge gab, sich mit seinem Hausstand befasste und ihm zu Einsparungen verhalf, so dass er ihr eines Tages anbot, doch seine Hausdame zu werden. Das im Scherz gemachte Angebot wurde ernst. Sakar war entzückt. Er freute sich über das häufige Erscheinen dieser schönen großen Frau. Warum ich? Die 4 Sprachen beherrschte, die Nationalökonomen und Philosophen gelesen hatte, sein Angebot annahm? Warum nicht? War das nicht eine geeignete Form, sich zu beschäftigen und meinen Bruder mit 300 Francs zu unterstützen? Und für eine Weile hatte ich einfach Vergnügen daran, nichts weiter als eine gute Hausfrau zu sein, die Haushälterin eines Verschwenders, den ich zu lieben begann, so wie man die missratenen Kinder liebt. Was wohl geschehen würde, wenn ich... Eines Tages hatte Sakar Madame Caroline allein im Zeichenraum angetroffen. Sie stand an einem der Fenster und beobachtete das Erscheinen der Gräfin Beauvilliers und ihrer Tochter im Nachbargarten. Sehen Sie nur, die Bettlerinnen auf der Straße tun mir weniger leid als die beiden. Mit welchen Entbehrungen sie sich ihren trügerischen Schein des Reichtums erkaufen. Wussten Sie, dass Sie, um Ihren 14-täglich stattfindenden Diners einen gewissen Luxus zu bewahren, den Rest der Zeit von Wasser und Brot leben müssen? Die Mutter hat nur den einen Gedanken, ihre gesellschaftliche Stellung zu behaupten. Und um ihre Tochter mit einem Mann von gleichem Adel verheiraten zu können, hat sie es irgendwie geschafft, 20.000 Francs für die Mitgift beiseite zu legen und einige Schmuckstücke zu retten. Die armen Frauen. Wie schrecklich muss diese Komödie des Luxus sein, die Sie meinen, spielen zu müssen. Was soll das Mitleid? Bitten Sie sie, mich zu besuchen. Wir werden auch Sie reich machen, da wir ja jedermann zum Glück verhelfen. Was wohl geschehen würde, wenn ich Sie umarmte? In seiner fieberhaften Erregung suchte er ihre Lippen. Nein, bitte nicht. Ist es Ihnen unangenehm? Ja, sehr. Und gestehen Sie es nur, Ihnen liegt auch nicht wirklich daran. Mir? Ich bete Sie an. Nein, Sie werden bald so beschäftigt sein. Aber ich bin bereit, wahre Freundschaft für Sie zu empfinden. Wenn Sie der Mann der Tat sind, für den ich Sie halte, und wenn Sie all die großen Dinge vollbringen, von denen Sie reden. Also nur Freunde? Ja, ich werde Ihnen helfen. Lassen Sie uns wahre Freunde sein. Sie hielt ihm die Wangen hin. Und besiegt, weil er fand, dass sie recht hatte, drückte er zwei herzhafte Küsse darauf. Ich werde eine Schlacht von schrecklicher Kühnheit wagen, bei der ich Paris die Ferse auf den Nacken setzen werde. Oder mit gebrochenem Hals in der Gosse liegen bleibe. Er hatte den Platz eingekreist. Nun würde er zum Sturmangriff übergehen. Bis Börsenschluss blieb Sakhar hartnäckig auf seinem Droh- und Beobachtungsposten stehen. Banque universelle. Banque universelle. Als er am nächsten Tag aus dem Bett sprang, standen die Worte wie in Flammenschrift geschrieben vor ihm. Banque universelle. Banque universelle. Das ist einfach. Das ist groß. Das umfasst alles. Birgt die Welt in sich. Ja, Banque vortrefflich. Banque universelle. Heute wird gehandelt. 25 Millionen lassen sich an jeder Straßenecke auftreiben. Man muss nur ein bisschen Methode hineinbringen. Er musste ein Konsortium bilden, dessen er sich versichern konnte. Zuerst mal so, ihn über Degremont ausforschen. Draußen auf dem Bürgersteig überraschte ihn der scharfe Wind. Eine plötzliche Rückkehr des Winters mitten im Mai. Große Wolken stiegen am Horizont auf. In der Rue de Vivienne prasselte ein solcher Regen- und Hagelschauer nieder, dass er in einen Torweg flüchtete. Ein helles Geläut von Goldstücken übertönte das Rauschen des Regens. Es schien aus dem Erdinnern zu kommen, leise und melodisch, wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Diese Musik war gleichsam die unterirdische Stimme des Börsenviertels. Das ist ein glückliches Vorzeichen. Er befand sich unter dem Torbogen des Hauses Kolb. Jenes Bankiers Kolb, der sich vor allem mit Goldhandel befasste. Hier stieg aus dem Keller von früh bis spät das klingende Geräusch der Goldstücke empor, die scheffelweise aus Kisten in den Schmelztiegel geworfen und als Goldbarren wieder verkauft wurden. Ist Monsieur Mazot da? Er ist eben wieder in seine Wohnung hinuntergegangen. Sein kleiner Junge ist krank. Man hat ihm gemeldet, dass der Doktor da sei. Mazot war einer der jüngsten Wechselmakler. Vom Schicksal verwöhnt hatte er das Glück gehabt, beim Tode seines Onkels Inhaber eines der besten Maklerbüros von Paris zu werden. Er hatte eine reizende junge Frau, die eine hohe Mitgift in die Ehe eingebracht hatte, aus Liebe geheiratet und mit ihr zwei Kinder. Ein Mädchen von 3 Jahren und einen Jungen von 18 Monaten. Treten Sie doch rein, Mrs. Akarstchuk. Siehst du nun, mein Schatz, dass wir uns nur verrückt gemacht haben? Oh, ich bin so froh, mein Lieber, dass der Arzt uns beruhigt hat. Um glücklich zu sein, braucht man es nur zu wollen, nicht wahr? Lieber Monsieur Sakhar? Davon bin ich überzeugt, gnädige Frau. Und wenn jemand so schön und so gut ist, wagt ihn das Unglück niemals anzurühren. Wie Sie sehen, sind wir hier nicht zu bedauern. Aber Sie haben mir etwas zu sagen, Monsieur Sakhar. Gehen wir hinauf, dort sind wir ungestörter. Der Grimaud. Sicher, er kann sich auf ein Riesenvermögen stützen. Der Grimaud ist sehr gefährlich. Warum wenden Sie sich nicht lieber an Günther Mann? Niemals. Da wäre die Gräfin Sandorf, die Sie zu sprechen wünscht. Sagen Sie der Dame, ich bin nicht da. Und lassen Sie ihr keinen Centime nach. Hören Sie. Sehr wohl, Monsieur. Wirklich, mein Lieber. Sie ist ja sehr nett. Aber diese Raffgier... Ja, es gibt bestimmt keine schlimmeren Kunden als die Frauen, die weder Treu noch Glauben kennen, sobald sie bezahlen sollen. Ja, und je reicher die Kunden, je mehr sie zur guten Gesellschaft gehören, desto mehr zittere ich, nicht bezahlt zu werden. Es gibt Tage, wo ich lieber nur Provinzkundschaft hätte. Da ist zum Beispiel ein Monsieur Fayeux, ein Korrespondent aus Vendôme. Seine Order sind von wenig Belang. Sie kommen von Kleinbürgern, kleinen Händlern und Pächtern. Aber die Anzahl macht es. Ja. Die Stütze unserer Firmen sind de facto die bescheidenen Spekulanten. Mhm. Die namenlose Menge, die spielen. Und Sabatani ist auch Ihr Kunde, habe ich gehört? Seit einem Jahr ungefähr. Ein netter Bursche, nicht wahr? Er hat klein angefangen, ist sehr vorsichtig. Aus ihm wird einmal etwas. Ah, was er nicht sagt. Weiß er schon nicht mehr, dass Sabatani ihm nur eine Deckung von 2000 Franc hinterlegt hat? Daher das anfänglich so mäßige Spekulieren. Sehr nett, sehr intelligent, der Sabatani. Also, leben Sie wohl. Unbedingt an Sabatani denken, wenn ich mal einen verschwiegenen Burschen ohne Gewissensbisse brauche. Sie haben Unrecht, lieber Sakar. Sie sollten doch Günther Mann besuchen wegen Ihres Konsortiums. Niemals. Kutscher in die Rue de Provence. Bankhaus Günther Mann. Wieso nicht? Habe ich ihn nicht schon auf meinen Besuch vorbereitet? Günther Mann besaß in der Rue de Provence ein riesiges Palais, das für seine Familie gerade groß genug war. Er hatte 5 Töchter, 4 Söhne und 14 Enkel. Wenn sich diese Nachkommenschaft zum Abendessen geschlossen einfand, saßen 31 Menschen bei Tisch. In weniger als einem Jahrhundert war das ungeheuerliche Vermögen in dieser Familie entstanden und auf 1 Milliarde angewachsen. Jetzt flossen alle Ströme des Goldes in dieses Meer. Die Millionen verschwanden in diesen Millionen. Der öffentliche Reichtum wurde von diesem immer noch anwachsenden Reichtum eines einzigen verschlungen. Günther Mann war der wahre Herr, der allmächtige König, den Paris und die Welt fürchteten und dem sie gehorchten. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Immer der Reihe nach. Jeder kommt dran. Gündermanns Arbeitszimmer war ein riesiger Raum, von dem er nur eine kleine Ecke im Hintergrund am letzten Fenster in Anspruch nahm. Vor einem einfachen Mahagoni-Schreibtisch saß er so, dass er dem Licht den Rücken zukehrte und sein Gesicht völlig im Schatten lag. Ach, Sie sind es, mein lieber Freund. Nehmen Sie doch einen Augenblick Platz, wenn Sie mir etwas zu sagen haben. Ich stehe Ihnen sofort zur Verfügung. Was für eine eiserne Selbstbeherrschung. Jeden Morgen diese Marktschau vorzunehmen. Und wie er auch den winzigsten Gewinn zu machen versteht. Kommen Sie doch mit mir nach nebenan. Da lässt man uns vielleicht in Ruhe. Noch eine Bank, mein lieber Freund. Ich würde mein Geld eher in eine Maschine stecken, so eine Guillotine, mit der man all diesen Banken, die gegründet werden, den Hals abschneiden kann. Eine Bank. Seien Sie doch vernünftig. Sie sollten wirklich nicht wieder mit den Geschäften anfangen. Ich erweise Ihnen einen Dienst, wenn ich es ablehne, Ihrem Konsortium auf die Beine zu helfen. Sie machen nämlich todsicher pleite. Sie haben viel zu viel Fantasie. Außerdem nimmt es immer ein schlechtes Ende, wenn man mit dem Geld anderer Leute handelt. Warum verschafft Ihr Bruder Ihnen nicht eine gute Stellung? Etwas Ungefährliches vielleicht? Sie wollen also nicht einsteigen? Bei Ihnen? Nie im Leben. Es dauert keine 3 Jahre, dann hat man sie gefressen. Es folgte ein schlachtenschwangeres Schweigen. Ein herausfordernder Blickwechsel. Dann guten Tag. Wollen mal sehen, wer gefressen wird. Kutscher in die Rue La Rochefoucauld. Palais de Grammont. Ganz Paris kannte dieses Palais und seine glänzenden Feste, vor allem aber die wunderbare Gemäldesammlung, die kein durchreisender Großherzog zu besichtigen versäumte. Mit einer Frau verheiratet, deren Schönheit berühmt war wie die seiner Bilder, und die als Sängerin in der Gesellschaft glänzende Erfolge errang, führte der Herr des Hauses ein fürstliches Leben. Rennstall, Galerie, Clubs, teure Frauen, Loge in der Oper, Stammgast in ehrbaren wie anrüchigen Etablissements. Und diese Pracht, die in einer Apotheose von Laune und Kunst erstrahlte, wurde einzig durch die Spekulation bezahlt. Na schön. Eigentlich wollte ich nichts Neues anfangen, habe mich etwas übernommen. Aber na schön, ich bin einverstanden. Allerdings nur unter einer Bedingung. Ich beteilige mich an Ihrem Geschäft nur, wenn auch Ihr Bruder sich beteiligt. Wozu denn Rougon? Leider hat er nicht ganz Unrecht. Wäre vernünftig, sich zumindest seiner Neutralität zu versichern. Ich möchte nicht, dass Sie zerstritten sind. Ich kann den ersten Schritt nicht tun. Er ist zu niederträchtig gewesen. Um 5 erwarte ich heute Uré wegen eines Auftrags, den er für mich übernommen hat. Sie fahren gleich zum Corps Legislativ und nehmen Uré beiseite. Er soll sofort mit Rougon darüber reden. Und um 5 haben wir die Antwort. Also treffen wir uns hier wieder um 5. Mein Gott, wenn Sie darauf bestehen... Gehen Sie doch auch bei Marquis de Bois und bei Cédille vorbei. Ich möchte, dass Sie auch mit von der Partie sind. Kutscher, zum Corps Legislativ. Mit Rougon sprechen? Jetzt? Ein Mitglied der Linken wird heute die leidige Mexiko-Frage ansprechen. Die werden immer gefährlicher. Und der Minister muss antworten. Er wird mich zum Teufel schicken. Ich habe wirklich keine Lust, für Sie den Kopf hinzuhalten und meinen Kredit dabei zu verlieren. Denken Sie an die Millionen, die es durch die Banque Universelle zu verdienen gibt. Und denken Sie an Decremont und Cédille und den Marquis de Bois. Alle drei möchten Sie unbedingt dabei sehen. Wegen Ihrer hohen politischen Stellung. Wir hoffen, Sie als Mitglied des Verwaltungsrates gewinnen zu können, da Ihr Name für Ordnung und Rechtschaffenheit bürgt. Also gut. Welche Antwort soll ich Rougon entlocken? Decremont verlangt, dass ich mich mit ihm aussöhne. Es reichte schon, dass er wenigstens nicht gegen uns ist. Bloß ein nettes Wort. Verstehen Sie? Na schön. Ich will es versuchen. Dann bis um 5. Um 5. Kutscher, Rue de Babylone zum Marquis de Bois. Der Marquis de Bois lebte in einem modernen und sehr komfortabel umgebauten Gartenhaus eines großen Palais. Das Haus und die Einrichtung, luxuriös und betont aristokratisch, gehörten seiner Frau. Er besaß nur seine Sachen, die er in einer Droschke hätte wegschaffen können. Die Gütertrennung bestand, seitdem er vom Börsenspiel lebte. Er steckte ein, solange er gewann, und sobald er verlor, bezahlte er nicht. Man wusste es und fügte sich drein. Er trug einen erlauchten Namen und machte sich daher außerordentlich gut in den Verwaltungsräten. Gut, gut. Wenn der Grammont mitmacht, bin ich auch dabei. Zählen Sie auf mich. Ich kann Sie versichern, Herr Marquis, dass Sie mit der Banque Universelle... Oh, ich bitte Sie, sprechen Sie nicht weiter. Ich will nichts wissen. Sie brauchen meinen Namen, den leihe ich Ihnen und ich bin sehr froh darüber. Das ist alles. Sagen Sie der Grammont nur, dass er alles so machen soll, wie er es für richtig hält. Guten Tag. Der wird uns teuer zu stehen kommen. Aber er ist wirklich ganz exquisit. Kutscher, Rue de Jeuneur, zur Seidenhandlung Cédille. Nach 30 Jahren Arbeit hatte Cédille, der aus Lyon stammte, es endlich geschafft, seinen Seidenhandel zu einem der bekanntesten und solidesten von Paris zu machen, als er durch 2 beträchtliche Gewinne kurz hintereinander der Spekulationsleidenschaft verfallen war. Wenn Sie mir das Glück bringen, so seien Sie mir willkommen. Also machen Sie mit. Nein, nein, führen Sie mich nicht in Versuchung. Ich sollte mich lieber mit meinen Seitenballen einschließen und mich nicht mehr hinauswagen. Der Grammont lässt Ihnen ausrichten, dass er sich beteiligt. Ja. Und dass Sie mittun sollen. Ach ja, ich bin dabei. Sie wissen genau, dass ich gar nicht anders kann. Wenn ich mich weigerte und Ihr Geschäft liefe, würde ich krank vor Bedauern. Sagen Sie Decremont, dass ich mitmache. Kutscher, zum Palais Decremont. Verfluchter Mist, so im Hundewetter Paris abklappern zu müssen. Wie? Sie sind schon da? Es ist doch noch gar nicht 5. Die Sitzung ist also zu Ende? Von wegen zu Ende. Sie liegen sich in den Haaren. Na und? Haben Sie ihn gesprochen? Er hat eine saumäßige Laune. Als ich mit Ihrem Geschäft herausgerückt bin, hat er mich geschüttelt und geschrien. Soll er sich doch zum Teufel scheren? Und hat mich stehen lassen. Das ist ja reizend. Wahrhaftig, das ist reizend. Lassen Sie mich nur machen. Sieg, Monsieur d'Egremont! Wirklich? Erzählen Sie. Der große Mann hat mir geantwortet, möge meinem Bruder Erfolg beschieden sein. Das ist ja zauberhaft. Möge er Erfolg haben, das enthält alles. Hat er keinen Erfolg, lasse ich ihn fallen. Hat er aber Erfolg, helfe ich ihm. Das ist großartig. Denn wir werden Erfolg haben, lieber Sacker. Seien Sie ohne Sorge. Wir werden alles tun, was dazu nötig ist. So wurde die Gründung der Banque Universelle beschlossen. Mit einem Stammkapital von 25 Millionen, aufgeteilt in 50.000 Aktien zu je 500 Francs. Die Mitglieder des Konsortiums würden im Voraus 4/5 der Aktien, also 40.000, übernehmen. So war der Erfolg der Emission gesichert. Später konnten sie den Kurs der Wertpapiere nach Belieben hochtreiben, indem sie sie zurückhielten und auf dem Markt rar machten. Als Entschädigung für meine Mühen fordere ich für mich eine Prämie von 400.000 Francs. Die kann mit 10 Francs pro Aktie auf die 40.000 Aktien verteilt werden. Aber, Monsieur, es ist doch unvernünftig, die Kuh vor dem Melken brüllen zu lassen. Der Anfang ist schon schwierig genug. Das ist schon in Ordnung, lieber Sacar. Das wird immer so gehandhabt. Lassen Sie uns für morgen eine Zusammenkunft mit dem Ingenieur Amelin vereinbaren. Oh, ich habe Kolb ganz vergessen. Das würde mir nie verzeihen. Mein lieber Sacar, wenn Sie mir den Gefallen tun wollen und noch heute Abend zu ihm fahren, er kann uns nützlich sein. Kutscher, in die Rue de Vivienne. Die Musik des Goldes. Der Tag geht zu Ende, wie er begonnen hat. Wenn das kein gutes Vorzeichen ist. Sehr gern bin ich dabei, wenn d'Egremont sich beteiligt. Danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Was für ein Tag. Sacar ist wieder da. Sacar gründet eine Bank. Das ist verheißungsvoll. Ja, der Bruder des Ministers Fulco. Die Bank Universelle. Startkapital 25 Millionen. Klingt ja ambitioniert. Endlich ist es geschafft! Es ist doch erlaubt, sich zu mehreren zusammenzutun, um die Aktien einer Bank noch vor der Emission unter sich zu verteilen. Aber sicher ist das erlaubt. Halten Sie uns für so dumm. Jetzt sind 4/5 unserer Aktien in sicheren Händen. Der Vertrag kann beim Notar unterschrieben werden. Ich nahm an, das Gesetz fordert die volle Zeichnung des Gesellschaftskapitals. Sie lesen also das Gesetzbuch? Ja, ich gebe es zu. Und hinterher war mir unwohl, so wie man alle möglichen Krankheiten bei sich vermutet, wenn man medizinische Bücher gelesen hat. Wenn wir uns nach den Spitzfindigkeiten des Gesetzbuches richten würden. Wir könnten ja keine 2 Schritte tun, ohne zu stolpern. Nein. Ich warte bestimmt nicht, bis das ganze Kapital gezeichnet ist. Da würden uns die Konkurrenten im Laufschritt davonrennen. Außerdem ist es mir lieber, wenn wir uns Aktien zurücklegen. Ich finde dann schon einen Mann für uns, der uns als unser Strohmann ein Konto eröffnet. Das ist verboten. Aber alle tun es. Dann tun Sie alle Unrecht, denn es ist schlecht. Warum geben Sie nicht statt der Aktien Anleihen aus? Anleihen? Was zum Teufel wollen Sie damit? Das ist totes Zeug. Begreifen Sie doch, das Börsenspiel ist das zentrale Räderwerk, das Herz eines so großen Geschäftes wie des unseren. Ohne die Aktiengesellschaften hätten wir weder Eisenbahn noch irgendeins der riesigen, modernen Unternehmen, die die Welt erneuert haben. Denn kein Einzelvermögen hätte ausgereicht. Und ebenso wenig wäre ein Einzelner oder auch eine Gruppe von einzelnen Leuten willens gewesen, die Risiken auf sich zu nehmen. Ohne Risiko kein großes Ziel. Die Risiken werden freiwillig in Kauf genommen und auf unendlich viele Menschen verteilt, je nach Vermögen und Kühnheit des Einzelnen. Man hofft auf eine Glückszahl, aber man muss auch immer damit rechnen, eine Niete zu ziehen. Ach, die Menschheit kennt keinen glühenderen Traum, als das Glück zu versuchen. Von seiner Laune alle Wünsche erfüllt zu bekommen. König zu sein, Gott zu sein. Schauen Sie, nur anfänglich. wird unsere Banque Universelle ein Haus im herkömmlichen Sinne sein. Vor allem will ich daraus ein Instrument, eine Maschine, eine Geldmaschine machen, die die großen Vorhaben Ihres Bruders fördern soll. Das wird Ihre eigentliche Aufgabe sein. Wir brauchen den Hagel der Goldstücke, den Tanz der Millionen, wenn wir dort unten die Angekündigten wundervoll bringen wollen. Ich kann freilich nicht für die Scherben einstehen. Man krempelt die Welt nicht um, ohne ein paar Leuten auf die Füße zu treten. Mit meiner Liebe zum Leben, zu allem, was stark und aktiv ist, fand ich ihn schön in diesem Moment und in seiner Begeisterung und seinem Glauben verführerisch. Auch wenn mein Verstand sich gegen seine Theorien und Ansichten empörte. Danke. Bonjour, Monsieur Nathan. Sehr erfreut. Was gibt es Neues von der Kulisse zu berichten? Bonjour. Monsieur Jean. Bitte, haben Sie noch einen Moment Geduld. Monsieur Sabatini, Sie suche ich schon seit 2 Tagen. Bitte, kommen Sie doch kurz auf ein Wort in mein Arbeitszimmer. Mein lieber Sabatini, ich brauche Sie. Wir müssen einen Strohmann haben, Sie verstehen? Ich werde Ihnen ein Konto eröffnen und Sie zum Käufer einer gewissen Anzahl von unseren Aktien machen, die Sie einfach durch eine fingierte Buchung bezahlen. Sie sehen, ich bin gerade raus und behandle Sie als Freund. Das Gesetz, caro Maestro, fordert ausdrücklich die Einzahlung in bar. Das sage ich Ihnen nicht meinetwegen. Sie behandeln mich als Freund und ich bin sehr stolz darauf. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Natürlich bekommen Sie 1 Franc pro Unterschrift, um Sie für Ihren Zeitaufwand zu entschädigen. Und ich hoffe, caro Maestro, dass Sie mir Ihre Ratschläge nicht versagen. Sie werden bald eine so gute Stellung haben, dass Sie mir Auskünfte geben können. So ist es. Auf Wiedersehen, mein Freund. Nehmen Sie diese Tür zum Nebenzimmer, bitte. Bonjour, Monsieur Jean Trou, bitte. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich hätte Ihnen demnächst sowieso geschrieben, lieber Jean Trou. Ich möchte Sie gerne in die Emissionsabteilung berufen. Sie sind sehr liebenswürdig. Ich danke Ihnen. Aber ich möchte Ihnen ein anderes Geschäft vorschlagen. Was denken Sie, welche Rolle die Zeitungen bei der Gründung der Banque Universelle spielen werden? Jeder Lärm ist gut. Keine Trompete ist hier zu verachten. Am liebsten hätte ich sie alle auf meiner Seite, aber das würde zu viel kosten. Beabsichtigen Sie, unseren Werbefeldzug zu führen? Darüber lässt sich reden. Was würden Sie zu einer Zeitung sagen, die ausschließlich Ihnen gehört und bei der ich Direktor bin? Jeden Morgen wäre Ihnen eine ganze Seite vorbehalten. Lobeshymnen, Aufmerksamkeit, eine regelrechte Kampagne. Könnte Sie das reizen? Ja, sicher. Das kostet aber ein Heidengeld. Nein, der Preis wäre annehmbar. Die Espérance ist so abgebrannt, dass man sie uns für etwa 10.000 Franc abtreten würde. Dieses katholische Blatt, das einen wütenden Krieg gegen das Kaiserreich und gegen Rougon führt? Die kommen ja nicht mal auf eine Auflage von 2.000. Außerdem darf ich mich nicht schon gleich am Anfang mit meinem Bruder überwerfen. Es liegt bei uns, eine größere Auflage zu erreichen. Und wenn ein Kreditinstitut eine Zeitung hat, spielt es keine Rolle, ob sie die Regierung unterstützt oder angreift. Gerade wenn die Zeitung zur Opposition gehört, wird der Minister der Bank, die sie vertritt, besondere Gunst bezeugen, um die Zeitung für sich zu gewinnen. Viel besser noch. Ich werde die Zeitung meinem Bruder zu Füßen legen, sodass er sich erkenntlich zeigen muss. Zugleich wird sie ihren katholischen Ruf bewahren. Was für ein hübscher Streich. Na schön. Abgemacht. Vereinbaren Sie eine Zusammenkunft. Auf Wiedersehen. Bitte nehmen Sie die Tür zum Nebenzimmer. Das ist ja bequem. Man lässt die Leute verschwinden. Zum Beispiel, wenn schöne Damen kommen, wie ich eben im Vorzimmer eine begrüßt habe. Die Baronin Sandorf. Adieu. Als Sakar allein war, näherte er sich instinktiv dem Spiegel und brachte sein buschiges Haar in Ordnung, in dem noch kein weißes Fädchen schimmerte. Nicht übel. Mit seinen 50 Jahren schien er kaum erst 38 und war noch genauso mager und lebhaft wie als junger Mann. Gar nicht übel. Mit den Jahren hatte sein dunkles, eingefallenes Kasperpuppengesicht mit der spitzen Nase und den kleinen, leuchtenden Augen sogar gewonnen. Hatte den Reiz einer andauernden, geschmeidigen und unternehmungslustigen Jugend angenommen. Dennoch, die Frauen kümmerten ihn momentan kaum, seitdem ihn die Geschäfte wieder voll in Anspruch nahmen. Er folgte nur der unwillkürlichen Galanterie, weil ein Mann in Frankreich mit einer Frau nicht allein sein kann, ohne befürchten zu müssen, als Dummkopf zu gelten, wenn er sie nicht erobert. Gnädige Frau, bitte, nehmen Sie Platz. Monsieur Saccard, ich bitte um Entschuldigung, dass ich Sie störe. Unser gemeinsamer Freund, der Marquis de Bois, hat mir von der Banque Universelle erzählt. Es ist ja so schwierig, heutzutage sein Geld anzulegen und sichere Papiere zu finden. Aha, sie möchte Aktien nehmen. Und natürlich mit der den Konsortiumsmitgliedern eingeräumten 10%igen Prämie. Und natürlich wird sie nicht bezahlen, wenn ich ihr ein Konto eröffnen sollte. Es gibt Tage, wo ich nicht ein noch ausweis, weil ich keine Freunde habe, die mir raten wollen. Aber Sie, wo Sie jetzt bald alles in Erfahrung bringen können, wenn Sie da so freundlich sein wollten. Ihre Lippen leuchteten blutrot, Ihre Augen loderten. Was für ein feuriges Weib. Gnädige Frau, ich wünschte nichts sehnlicher, als Ihnen meine Erfahrung zu Füßen zu legen. Er hatte Ihre Hand ergriffen. Guten Tag, Monsieur Saccard! Was hast du dir denn erhofft? Dass ich dich ohne Gegenleistung einschreibe und dir Auskünfte gebe? Masur hat recht. Man muss den Frauen misstrauen. Eine Verehrung. Gnädige Frau, einen schönen guten Tag. Nanu, was wollen Sie denn noch? Warum sind Sie noch da? De Joie ist mein Name. Ich komme mit meiner Tochter Nathalie. Madame Caroline sagte... Ach so. Ja, das hätten Sie doch gleich sagen müssen. Machen Sie schnell, ich bin nämlich sehr hungrig. Er bot den beiden keinen Platz an. De Joie, ein großer, hagerer Mann von etwa 50 Jahren, sah wie ein sonntäglich gekleideter Arbeiter aus. Nathalie war etwa 18 Jahre alt, eine blasse, hübsche Blume des Pariser Pflasters, reizend in ihrer ärmlichen Anmut, mit den großen Augen unter den Löckchen der mattblonden Haare. Noch ist sie seltsam. Sieht noch keinen Nutzen darin, es nicht zu sein. Sehen Sie hier, meine Tochter Nathalie. Sie ist gebildet und anständig. Ich habe meine Freude an ihr. Jetzt bietet sich eine feine Partie von unserem Nachbarn, der Sohn. Bloß der Junge will ein Geschäft aufmachen und verlangt 6.000 Francs. Und ich habe nur 4.000 Francs. Und der junge Mann hat es natürlich eilig. Ja, in Ordnung. Ich nehme Sie. Als Bürodiener. Lassen Sie mir Ihre Adresse da und auf Wiedersehen. Oh, Sie sind sehr freundlich, Monsieur Saccard. Und ich nehme die Stellung dankbar an. Aber ich war wegen einer anderen Sache gekommen. Ich habe von Madame Caroline erfahren, dass Sie die Möglichkeit haben, Ihren Freunden und Bekannten Gewinne zu verschaffen, ganz nach Ihrem Belieben. Und wenn Sie einwilligen, uns von Ihren Aktien zu geben, in 6 Monaten könnte ich doch mit meinen 4.000 2.000 Francs dazugewinnen. Saccard war gerührt. Dieser einfache Mann mit den Sou für Sou zusammengekratzten Ersparnissen, vertrat er nicht die gläubige, vertrauensselige Menge, die die zahlreiche treue Kundschaft ausmacht? Die Armee, die ein Kreditinstitut mit einer unbezwinglichen Kraft bewaffnet? Dies ist ein Vorzeichen für einen großen Erfolg. Einverstanden. Lieber Freund, Sie sollen Ihre Aktien bekommen. Oh, Monsieur Saccard, ich werde Ihnen ewig dankbar sein. Als er die beiden verabschiedete, sah er in Nathalies kalten, unschuldig schönen Augen ein zufriedenes Lächeln aufblitzen. Am 5. Oktober begab sich Saccard in Begleitung von Amelin und d'Aigremont zum Notar. Hier wurde der Vertrag aufgesetzt, der die Aktiengesellschaft unter dem Namen Banque Universelle begründete. Eine Woche später fand die konstituierende Generalversammlung statt. Die Konsortiumsmitglieder hatten die von ihnen gezeichneten Aktien, die sie nicht behalten wollten, schon weiterverkauft. Und es kamen 122 Aktionäre, die nahezu 40.000 Aktien vertraten. Amelin führte den Vorsitz, alles verlief schön ruhig in gutem Einvernehmen. Sarkar wurde einstimmig als Direktor bestätigt. Als die Masse der Kleinaktionäre wie eine trappelnde Herde sich verlief, blieben die Großen bis zuletzt, um über ihre Prämie von 10% zu sprechen. Schon am nächsten Tag trat der Verwaltungsrat im Palais d'Orviedo zusammen, in Sarkars ehemaligem Salon, der in einen Sitzungssaal umgewandelt worden war. Amelin wurde gegen sein heftiges Sträuben... Schon morgen werde ich in den Orient abreisen und dort für lange Zeit bleiben. Und außerdem, ich bin in Fragen der Rechnungsführung des Bank- und Börsenwesens völlig unbewandert. Zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Vizepräsident wurde ein unbekannter Landwirt und ehemaliger Staatsrat, der Vicomte de Robin Chagot, der eine vortreffliche Unterschriftenmaschine abgab. Zwei Sitzungen monatlich wurden beschlossen. Wieso hast du wieder nachgegeben? Georges? Was befürchten Sie denn? Sagen Sie es doch, Caroline. Ich befürchte alles. Diese 500 Aktien, die Sie für ihn gezeichnet haben, ohne dass er sie bezahlt. Ist das nicht unkorrekt? Und macht es sich nicht strafbar, wenn das Unternehmen schief geht? Du liebe Güte, eine erste Einzahlung von 62.500 Francs. Wenn er das nicht in 6 Monaten bei der ersten Gewinnausschüttung zurückerstatten kann, dann ist es besser, wir springen gleich in die Seine. Seien Sie unbesorgt. Die Spekulation verschlingt nur die Ungeschickten. Warum haben Sie bloß immer solche Angst vor der Spekulation? Die Spekulation gibt dem Leben doch erst seinen Reiz. Sie ist das ewige Begehren, wenn ich einen Vergleich wagen darf. Glauben Sie denn, dass man ohne Ausschweifung viele Kinder zeugen würde? Auf 100 Ungezeugte kommt kaum eines, das man zustande bringt. Das Übermaß bringt das Notwendige hervor. Oder ist es etwa nicht so? Er hatte recht. Das Leben kennt keine Moral. Jeder Schritt nach vorn wird durch Blut und Schmutz getan. Meine Kampfeslust hatte er geweckt. Man muss eben wollen. Schon gut. Ich muss nachgeben. Wie immer. Versuchen wir zumindest ein wenig Gutes zu tun, damit uns verziehen werde. Denken Sie daran, Sie können sicher sein, ich werde Sie beim Kragen nehmen. Tun Sie das. Tun Sie das, meine Liebe. Einen Monat später, in den ersten Tagen des November, war die Einrichtung der Banque Universelle in den Räumlichkeiten des Palais d'Orviedo beinahe beendet. Der mit einem Glasdach versehene Hof diente als Schalterhalle. Strenge, vergitterte Schalter, ungewöhnlich viele, alle mit schönen Kupferschildern versehen. Im Erdgeschoss die Abteilungen, die den täglichen Publikumsverkehr bewältigen mussten, und oben gewissermaßen der innere Mechanismus, Direktion, Buchhaltung, Streitsachen, Personalbüro etc. Alles in allem waren dort auf engem Raum mehr als 200 Angestellte beschäftigt. Und was schon beim Eintreten auffiel, war eine Atmosphäre von Strenge, von alter Ehrbarkeit, ein unbestimmter Sakristeigeruch, der von diesem feuchten, dunklen alten Palais herrührte. Man hatte das Gefühl, ein Haus zu betreten, in dem Gottesfurcht und Rechtschaffenheit herrschten. Man fühlt sich hier geborgen, wie in einer richtigen kleinen Kapelle. Für den Anfang ganz nett. Später werden wir weitersehen. Am Morgen saß er schon um 7 Uhr, noch ehe alle Angestellten da waren, in seinem Arbeitszimmer mit der Post beschäftigt. Dann folgte bis 11 Uhr ein endloser Galopp. Der ganze Schwarm der Finanzwelt, Freunde und Bekannte und der Vorbeimarsch der Abteilungsleiter. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Bonjour, Monsieur Mazot. Jeder kommt Bonjour, dran. Bonjour, Mazias. Ça va? Der nächste bitte. Bonjour, Monsieur Jacobi. Nicht drängeln. Bonjour, Comtesse. Sehr erfreut. Bonjour, bonjour, bonjour, Monsieur. Bonjour, Madame. Bonjour, bonjour. Um 11 Uhr ein ausgiebiges Frühstück mit Madame Caroline, die er um ihre Meinung befragte. Nur wusste er aus ihrer großen Weisheit meistens keinen Nutzen zu ziehen. Um 12 ging er zur Börse zum Sehen und Gesehen werden. Nicht zum Spekulieren, jedenfalls nicht offen. Nächste bitte, nicht drängeln. Nicht drängeln. Gegen 3:30 das langweilige Geschäft des Unterschreibens. Dabei noch Besucher bis 6. Vorbereitungen für den nächsten Tag und wieder hinauf zu Madame Caroline zu einem noch reichlicheren Mahl mit Burgunder, Bordeaux oder Champagner, je nachdem, wie der Tag gelaufen war. Sagen Sie bloß, ich bin nicht brav. Anstatt den Frauen nachzulaufen und in die Clubs und Theater zu gehen, lebe ich hier bei Ihnen fast wie ein braver Spießbürger. Wenn Sie jetzt auch noch auf die Vergoldung des Sitzungszimmers verzichten, könnte ich Sie loben. Während dieser ganzen mühseligen Anfangszeit fand ich Sakar energisch und sehr umsichtig. Meine Ängste vor seinen dunklen Geschäften und dass er meinen Bruder und mich in eine peinliche Situation bringen könnte, wurden sogar gänzlich zerstreut. Wenn ich sah, wie er sich von früh bis spät abrackerte, um das gute Funktionieren dieser großen Maschine zu gewährleisten. Ich bewunderte ihn dafür. Busch? Wer ist das? Bis man mir an einem sehr kalten Nachmittag diese schmutzige Visitenkarte überreichte. Mit dem Bemerken, dass die Person mich unbedingt sprechen wolle. Gnädige Frau, ich wollte mit Monsieur Sakar sprechen, aber wie ich erfahren habe, ist er nicht da. Er log. Er hatte auf Sakars Weggang zur Börse gewartet. Und ich habe mir nun erlaubt, mich an Sie zu wenden, was mir im Grunde auch lieber ist. Es handelt sich um eine so ernste, so heikle Mitteilung. Sprechen Sie, Monsieur, ich höre. Ich hoffe, dass Sie in meinem Schritt einzig und allein den Wunsch sehen, Monsieur Sakar die Möglichkeit zu geben, altes Unrecht wieder gut zu machen. Und er erzählte lang und breit die Geschichte, wie Sakar im Jahr 1852 nach seiner Ankunft in Paris für wenige Tage in der Rue de la Harpe zur Miete gewohnt hatte, wie in jenem Haus das Mädchen Rosalie verführt worden war, wie nach Sakars Verschwinden ein Kind zur Welt kam, wie die Mutter in Ausschweifung und Laster verstarb und der Knabe Victor fortan einer Cousine, einer Madame Méchant, zur Last fiel, die zu beschäftigt war, um auf ihn aufzupassen, so dass er inmitten der Verworfenheit der berüchtigten Cité de Naples aufwuchs. Ja, das Kind hat natürlich auch Kosten verursacht. Und da ist auch noch zu Lebzeiten der Mutter Geld geborgt worden. Die Papiere sind alle dort. Bei solchen Geschichten bedarf es starker, unwiderlegbarer Beweise, wie Sie sicher wissen. Es gibt einen schlagenden Beweis, gnädige Frau. Das ist die außergewöhnliche Ähnlichkeit des Kindes. Dann die Daten, alles stimmt überein. Da Sie nun unser Geheimnis kennen, was meinen Sie, soll ich auf ihn warten und ihm schon heute alles sagen? Nein, nein, später. Ich werde selbst in diese Cité de Naples fahren, zu dieser Madame Méchain und dem Kind. Ja, gnädige Frau, ich kann wohl sagen, dass ich meine Pflicht getan habe. Hier sind die Papiere, hier sind die Rechnungen. Hier, sehen Sie, gnädige Frau. 20, 40 Zuweise habe ich Victors Mutter das alles geborgt. Und dann war da noch Victors Kleidung. Ich habe ein V vor alle Ausgaben für den Bengel gesetzt. Alles in allem kommen wir auf 6.000 Francs. Jetzt will ich aber Victor rufen. Victor, jetzt reicht's. Komm endlich raus, Kleiner. Die Dame will dir nichts Böses tun. Von einem Strohsack erhob sich etwas, das ich für einen Haufen Lumpen gehalten hatte. Das war also Victor, bekleidet mit den Resten einer Hose und eines Leinenkittels. Unbeschreiblich die Ähnlichkeit mit Sakar. Die Vaterschaft war kaum zu leugnen. Für seine 12 Jahre war er körperlich weit ausgebildet, nicht groß, gedrungen und wie ein frühreifes Tier behaart. Er wirkte beunruhigend. Wo schläfst du denn, mein Kleiner? Hier, bei mir. Er ist schon ein richtiger kleiner Mann. Meine Tochter würde ich ihm bestimmt nicht anvertrauen, als wenn ich eine hätte. Wie ekelhaft. Da schlief das kleine Monstrum mit dieser verwüsteten 50-Jährigen auf einem schmutzigen Strohsack. Mir fiel das Werk der Arbeit ein, diese von der Fürstin d'Orviedo gegründete und von Sakar geleitete Einrichtung, wo die elenden Kinder der Gosse durch Hygiene und einen Beruf auf den richtigen Weg geführt werden sollten. Ich wollte ihn sofort dort unterbringen. Sakar noch nicht sagen, sondern warten, bis sie dort dem kleinen Monstrum ein bisschen Bildung beigebracht hatten. Victor bleibt so lange bei mir, bis ich meine 6.000 Francs habe. Na gut, 2.000 Francs sofort, mit dem Rest will ich noch warten. Ich hatte das Geld nicht. Als einzige Rettung fiel mir Sakars Sohn Maxim ein. Er würde das Geheimnis bestimmt wahren und das Geld vorschießen. Victor würde ich dann am nächsten Tag abholen. Nanu, was ist los? Papa ist doch nicht etwa gestorben? Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so überfalle. Ich will zum Abendessen in die Stadt fahren, aber ich habe schon noch Zeit zum Ankleiden. Was gibt es denn? Mich wollte vor diesem ganzen Luxus und Raffinement plötzlich der Mut verlassen. Mein Gott, das ist eine Geschichte. Aber ich muss sie Ihnen erzählen, denn ich brauche sie. Maxim hörte erst im Stehen zu, musste sich dann aber doch setzen. Wer hätte das gedacht? Ich bin nicht der einzige Sohn. Mir nichts, dir nichts, fällt mir dein grässlicher kleiner Bruder vom Himmel. Ich glaube nicht, dass ihr Erbe... Papas Erbschaft? Nein, was Sie da erzählen, ist wirklich zu komisch, einfach lächerlich. Naja, im Grunde kümmert es mich überhaupt nicht. Ich habe nur Sie, an denen ich mich wenden kann. Sie müssen mir bitte diese Summe vorstrecken. Für Papa? Niemals. Nicht einen Sou. Das schwöre ich. Es gibt Dummheiten, die zu dumm sind und ich will mich nicht lächerlich machen. Und mir? Würden Sie mir diese 2000 Francs borgen? Ihnen schon. Sie sind eine Närrin. Sie werden mir das Geld zurückgeben, aber Sie machen sich Illusionen über Papa. Was soll's, falls Sie eines Tages schlecht dafür belohnt werden, so besuchen Sie mich und wir plaudern dann ein bisschen. Als ich wieder in der Droschke saß, noch ganz benommen vom Heliotropduft, schauderte es mich, als wäre ich an einem verrufenen Ort gewesen. Was waren das für Andeutungen des Sohnes über den Vater? Am kommenden Tag holte ich Victor aus der Cité de Naples ab. Die Augen des jungen Raubtiers funkelten, als sie die fürstliche Pracht im Werk der Arbeit sahen. Fortan besuchte ich Victor zweimal wöchentlich. Sakar wurde hier wie ein gütiger Gott verehrt. Ich sah eine magere, verwüstete Frau, die ihre kleine Tochter allabendlich für ihn beten ließ. Es gab also auch diesen guten Sakar, der sich mit seinem leidenschaftlichen Tatendrang zur Tugend aufschwang, wenn er eine schöne Aufgabe hatte. Ich konnte nicht so einfach über ihn richten. Eines Abends fand ich mich in seinen Armen wieder. Wie es kam, dass ich mich ihm hingab, in diesen Wochen sogar ein regelrechtes Verhältnis mit ihm begann. Ich glaube, es war das Kind, das eine schicksalhafte Annäherung zwischen seinem Vater und mir, der Zufallsadoptivmutter, bewirkt hatte. Ich, die zu meinem großen Kummer selbst keine Kinder haben konnte, hatte jetzt die Sorge für den Sohn meines Mannes übernommen. Tja, so war es wohl. Das war der Grund für meine Gefühlsverirrung, denke ich. Wir führten eben eine Art Vernunft-Ehe. Na und? Mit der Banque Universelle ging es nicht so voran, wie Sakar gehofft hatte. Denn sie hatte die heimliche Feindschaft der Hochfinanz auf sich gezogen. Böse Gerüchte liefen um. Sakar tänzelte wie ein Rennpferd, das man zu leichtem Trab gezwungen hatte, machte sich aber die langsame Gangart, zu der man ihn zwang, zur Tugend. Gegen Kindermann hat dieser Sakar doch keine Chance. Noch nie hat ein Kreditinstitut einen korrekteren Anfang genommen. Das ist sehr bemerkenswert. Im ersten Geschäftsjahr, also vom 5. Oktober bis zum 31. Dezember, beträgt der Gewinnüberschuss zwar nur etwas mehr als 400.000 Francs, damit ist es uns aber möglich, zu einem Viertel die Gründungskosten zu decken, den Aktionären ihre 5% auszuzahlen und 10% in den Reservefonds zu überweisen. Ein Betrag von ungefähr 68.000 Francs bleibt als Vortrag für das folgende Geschäftsjahr. Der Börsenkurs der Universelle-Aktien ist von 500 auf 600 Francs gestiegen. Das ist nicht viel, aber ganz normal und ehrenhaft. Direktor Amelin, soeben aus dem Orient eingetroffen, bringt uns von dort ausgezeichnete Nachrichten mit. Die Verträge für die Bildung der Allgemeinen Gesellschaft der Vereinigten Dampfschifffahrtslinien sind geschlossen. Die Konzession für eine französische Silbermine in Carmel ist gesichert und der Grundstein für eine türkische Nationalbank gelegt. Mit einem Stammkapital von 50 Millionen könnten die Dampfschifffahrtslinien des gesamten Mittelmeerraums monopolisiert werden. Daher werden wir vor der Generalversammlung für eine Kapitalverdoppelung von derzeit 25 auf 50 Millionen Francs plädieren. Dafür sollen 50.000 junge Aktien geschaffen werden, die man Stück für Stück den Inhabern der alten 50.000 Aktien anbieten wird. Diese neuen Aktien sollen allerdings 520 Francs kosten. Eine Prämie von 20 Francs pro Stück inbegriffen. Das ergibt insgesamt den Betrag von 1 Million, der in den Reservefonds eingehen soll. Es ist nur recht und billig, die Aktionäre mit dieser kleinen Steuer zu belegen. Sie werden ja schließlich begünstigt. Und außerdem muss nur ein Viertel vom Aktiennennwert zuzüglich der Prämie eingezahlt werden. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo. Generalversammlung der Banque Universelle am 25. April 1866. Aktionäre beschließen einstimmig Erhöhung des Stammkapitals auf 50 Millionen Francs. Es heißt, Minister Rougon will die Banque Universelle begünstigen, wenn unsere Zeitung die Regierung unterstützt. Rougon ist auf unserer Seite. Die Weltausstellung wird den Umsatz verzehnfachen. Das wird alles ein böses Ende nehmen. Was sagen Sie dazu, verehrter Salmon? Das Kaiserreich stand noch nie so gut da wie jetzt. 2 Tage nach der großen Generalversammlung gingen Saccard und Amelin zum Notar, um die Kapitalerhöhung anzumelden, die sie als voll gezeichnet angaben. In Wahrheit wurden 3000 Aktien von den alten Aktionären nicht angenommen und blieben in den Händen der Gesellschaft, die diese Aktien durch eine fingierte Buchung auf das Konto Zapatani übertrug. Das System bestand darin, in den Kassen der Banque Universelle eine bestimmte Menge der eigenen Papiere verschwinden zu lassen, eine Art Kampfreserve, die ihr erlauben würde, die Kurse zu halten, wenn es zu einer Koalition der Bessiers kommen sollte. Ganz Paris träumt vom Karmel. Abbau der Silbererzvorkommen im Karmel steht unmittelbar bevor. Ein Silberregen fällt auf die heiligen Stätten hernieder. Kurs der Universell-Aktie auf 640 Francs gestiegen. Auch uns hatte das allgemeine Fieber erfasst. Uns war damals eine unverhoffte Erbschaft zugefallen. 300.000 Francs. Damit konnten wir die Einzahlung eines Viertels nebst Prämie unserer 2x500 Aktien auf einen Schlag tätigen. Wenn ich dieses Geld selbst verdient hätte, würde ich es bestimmt nicht so aufs Spiel setzen. Wissen Sie, aber geerbtes Geld, dessen ich mich sogar ein wenig schäme. Sie verstehen. Es liegt mir nicht am Herzen, ich will es gern verlieren. Und eben deshalb wird es Ihnen Millionen bringen. Nichts bringt so viel Gewinn wie gestohlenes Geld. Und Saccard ließ uns die Einzahlung machen, ohne sich über die Art und Weise auszusprechen, wie er seine eigenen Aktien voll bezahlen wollte. In 8 Tagen werden Sie sehen, wie die Aktien steigen. Universell-Aktie auf 700 Franc gestiegen. Universell steigt auf 710. Universell-Aktie zum Kurs von 720 Franc. 725. 730. 735. 740. 745. Universell-Aktie jetzt zum Kurs von 750. Jetzt langt's mir aber. Wo bleibt denn dieser Huret? Fast täglich ging Saccard nach der Börse in die Redaktion seiner Zeitung, der Espérance, hinauf. Oft hatte er hier auch Verabredungen und verhandelte über besondere geheimnisvolle Geschäfte. Jean Trou, offiziell nur der Direktor der Zeitung, war auch sein Geheimagent, ein willfähriger Handlanger bei heiklen Aufträgen. Unter anderem hatte Jean Trou eine groß angelegte Werbung für die Banque Universelle aufgezogen. Von den unzähligen kleinen Finanzblättchen hatte er ein Dutzend ausgewählt und gekauft. Selbstredend nur die, die noch nicht allzu sehr gelogen haben und nicht allzu verrufen sind. In diesen beschreiben wir die Vorzüglichkeit ihrer Geschäfte, verehrter Meister. Darüber hinaus ist es mir gelungen... Da sind Sie ja endlich. Huret. Haben sich verspätet, weil Sie dem großen Herrn Minister Ihre neuesten Artikel eingerahmt darbringen wollten? Ich habe die Nase voll von den Weihrauchschwaden, mit denen Sie ihn einhüllen. Damit ist jetzt Schluss. In Zukunft werden Sie etwas anderes liefern. Wieso etwas anderes? Sie haben mich doch gebeten, eine lobende Artikelserie zu schreiben, um Ihrem Bruder zu beweisen, dass Sie ihm nicht feindlich gesinnt sind, um so die neue Linie der Zeitung anzudeuten. Das genau ist es ja. Die Linie der Zeitung. Sie kompromittieren die Linie der Zeitung. Das werfe ich Ihnen vor. Glauben Sie etwa, dass ich mich meinem Bruder völlig ausliefern will? Die Linie der Zeitung ist Ergebenheit gegenüber der Dynastie, aber völlige Unabhängigkeit gegenüber den Ministern. Rougon geht's doch nur um den Erhalt seines Ministersessels. Dafür paktiert er sogar mit liberalen Ideen. Ich dagegen verdanke dem Kaiser alles. Bin ein unwandelbarer Bonapartist der ersten Stunde. Was wollen Sie eigentlich? Was ich will? Was ich will? Dass Rougon mich nicht länger zum Besten hält. Mir reicht's. Nach allem, was ich getan habe. Hat er mir je einen Tipp gegeben, wann eine Hose oder Bass bevorstand? 20 Mal habe ich Sie beauftragt, ihn einzuholen. Ein einfaches Wort, das Sie mir überbringen, kann doch nicht so schwer sein. Das sehe ich auch so, verehrter Meister. Er sagt, er hält nichts von Börsenschwindeleien. Ach ja, und hat er solche Bedenken bei Gündermann? Gündermann brauchen Sie alle. Ohne ihn könnten Sie keine Anleihen aufnehmen. Diese korrupte Politikerbande. Da haben Sie es. Das Kaiserreich hat sich an die Juden verkauft. Ich hab es satt, Hüre. Wenn mir mein Bruder zu nichts nütze ist, will ich ihm auch nicht von Nutzen sein. Bringen Sie mir einen guten Tipp von ihm. Dann will ich ihm wieder gestatten, Loblied auf ihn zu singen. Ist das klar? Völlig klar, verehrter Meister. Sie haben recht. Mäßigen wir uns eine Weile. Ich verspreche Ihnen, alles zu tun, um von ihm ins Vertrauen gezogen zu werden. Ach, nicht so ungut. Liebe Freunde, ich arbeite doch für Sie alle. Und Sie, Jean Trou, sollten in Ihre Börsenberichte immer wieder etwas zum Lachen hineinbringen. Ja. Ein paar gute Witze. Ja. Die Leser haben das gern. Schlucken dann die Sachen leichter. Ja. Nicht wahr? Ja. Ein paar Witze, was, Jean Trou? Ja. Wie finden Sie diese Geschichte? Es sollen ein paar Damen der ganz feinen Gesellschaft angeboten haben, sich Anzeigen für universell auf die heikelsten Körperstellen tätowieren zu lassen. Ja, wo denn? Vorne oder hinten? Juni 1866. Italien erklärt Österreich den Krieg. 19. Juni. Preußen erklärt Österreich den Krieg. 27. Juni. Preußen in Hannover eingefallen. Preußen erobert Hessen, Baden und Sachsen. Frankreich sieht tatenlos zu. Bass an der Börse nimmt verheerende Ausmaße an. 3. Juli. Schlacht von Königgrätz. Preußen schlägt Österreich und Sachsen bei Sadowa. Mit erbitterter Fortsetzung des Krieges ist zu rechnen. Kurssturz an der Pariser Börse. Kurssturz bei allen Papier. Die gesamte Börse steht auf Bass. Österreich wird sich nicht geschlagen. Krieg! Krieg! Krieg! Krieg! Krieg! Krieg! Krieg! Krieg! Krieg! Wer kauft? Habe ich doch gleich gesagt, das nimmt ein schlimmes Ende. Ich verkaufe. Ich verkaufe auch. Sie haben recht, Moser. Am 4. Juli ging Sakar gegen 6 Uhr abends in die Redaktion und traf Jean Trou nicht mehr an. Mein Bester, ich komme von Rougon. Ich bin gelaufen. Rougon hat eine Depesche bekommen. Ich habe sie gesehen. Eine Nachricht. Also, was gibt's? Hören Sie. Der Kaiser von Österreich tritt Venetien vorübergehend an den Kaiser der Franzosen ab und nimmt dessen Vermittlung an. Napoleon wird sich an die Könige von Preußen und Italien wenden, um einen Waffenstillstand herbeizuführen. Das bedeutet also Frieden? Offenbar. Himmeldonnerwetter. Und die ganze Börse steht auf Bass. Und keiner weiß von dieser Nachricht? Nein, keiner. Die Depesche ist vertraulich. Innerhalb der nächsten 24 Stunden wird Paris nichts erfahren. Psst, nicht so laut. Wir haben gewonnen, wenn Gündermann und seine Bande nicht benachrichtigt worden sind. Hören Sie, kein Wort. Zu niemandem, auch nicht zu Ihrer Frau. Alles ist verloren, wenn morgen vor der Börse auch nur das Geringste ausgeplaudert wird. Verstehen Sie? Verstehe. Boah, so ein Glück. Jean Trou ist nicht da. Nur wir allein wissen Bescheid. Und haben Zeit zu handeln. Natürlich, ich verstehe. Sie, Huret, übernehmen die kleine Abendbörse. Ich suche die Kommissionäre, die Kulissen und Wechselmakler, um Kaufaufträge zu erteilen. Nur lassen Sie uns vorsichtig sein, beiläufig sein, dass kein Verdacht erweckt wird. Natürlich. Also, vorwärts. Und eins noch. Sagen Sie, hat Rougon Sie beauftragt, mir diese Nachricht zu bringen? Aber gewiss doch. Also ich muss schon sagen, diesmal war er anständig. Der Zufall kam Sakar glücklicherweise zu Hilfe. Er traf die Wechselmakler Jacobi und de la Roque auf der Straße, fand Mazot in einem Restaurant bei einem Bankett. Der Kommissionär Massias sprach ihn an. Diesem konnte er noch zahlreiche Kauforder für Nathanson und andere Kulissenmakler mitgeben, als er sich schlafen legte. hatte er mit Wertpapieren für über 5 Millionen Stellung auf die Hoß bezogen. 5. Juli 1866. Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach gibt Neutralität auf und sucht Bündnis mit Preußen. Uré erschien schon um 7 Uhr in der Früh bei Sakar. Seine Order beliefen sich auf über 1 Million. Die Presse weiß heute Morgen noch nichts. Ist ganz auf Krieg eingestellt. Wenn wir an der Börse nur eine halbe Stunde für uns haben, ist der Coup perfekt. Wenn bloß nichts durchsickert. Sakar verbrachte den Vormittag auf der Straße. Ihn zog es zu Kolb, wo ihm der Klingklang des Goldes gleich einer Siegesverheißung angenehm ins Ohr drang. Im Champeau nahm er einen raschen Imbiss ein und hörte sich hocherfreut die pessimistischen Klagen Mosers und sogar Pilleros an. Die Kurse werden weiter fallen. Ja, die Kurse fallen weiter. Schon um 12:30 fand Sakar sich auf dem Platz vor der Börse ein. Die Hitze war drückend. Die pralle Sonne über dem Platz ließ die Stufen weiß aufleuchten. Die leeren Stühle knackten in diesem Flammenmeer. Unter einem Baum sah er Busch und die Michin. Wissen die etwas, dieses gemeine Lumpensammlerpack? Nun, Monsieur Sakar. Hält die Bess noch an? Die Saint-Dorf weiß sicher Bescheid. Ihr Mann ist österreichischer Botschaftsrat. Ist das eine Falle? Aber gewiss doch, gnädige Frau. Und Sie haben mir nichts zu sagen, Monsieur Sakar? Nichts, Madame, was Sie nicht schon wüssten. Du bist nicht nett gewesen. Musst du eben mal einen Hieb einstecken. Vielleicht bist du dann ein andermal freundlicher. Oh Gott, er. Gündermann. Er ging aber nur zum Konditor, um wie gewöhnlich Bonbons für seine Enkeltöchter zu kaufen. Das war ein sicheres Zeichen. An Krisentagen tut er das nie. Es schlug 1 Uhr. Die Börse war eröffnet. Das Geld. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Emile Zola. Aus dem Französischen von Wolfgang Günther. Bearbeitung Christiane Ohaus. 1. Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Sakar, Andreas Grotgar. Caroline, Chris Pichler. Georges Amelin, Roman Knieschka. Mazot, Markus Meyer. Uret, Gerd Warmeling. Jean Trou, Max Hopp. Degremont, Friedhelm Ptock. Gündermann, Hans Diehl. Busch, Bernd Stegemann. Sigismond, Patrick Güldenberg. Maxime, Sabine Tambrea. Madame Michin, Carmen Maya Antoni. Baronin Sondorf, Lisa Hirdina. Pillerot, Boris Alinowitsch. Moser, Hans-Peter Korff. Und als Erzähler Burkhard Klausner. In weiteren Rollen Florian Anderer, Jennifer Antoni, Gabriele Blum, Gilles Chevalier, Michael Evers, Alberto Fortuzzi, Christian Gaul, Gerd Grasse, Michael Hahnemann, Wilfried Hochholdinger, Peter Kämpfe, Janusz Kotzai, Robert Lewin, Katharina Matz, Otto Mellis, Horst Mendroch und Matthias Walter. Komposition Michael Riesler. Akkordeon Jean-Louis Martinier. Trompete Andreas Unterreiner. Perkussion Lorenzo Riesler. Drehorgel Pierre Charial. Bassklarinette Michael Riesler. Ton Andreas Meinetzberger und Klaus Schumann. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen, dem Saarländischen Rundfunk, dem Norddeutschen Rundfunk und von Deutschland Radio Kultur aus dem Jahr 2013.